Es ist ein altes Thema, doch neu für mich. Zwei, die dieselbe lieben, nämlich dich. Du hast dich entschieden, ich hab dich verpasst. Bin auf deiner Hochzeit nur der Gast. Du hast dich abgewendet, doch nur zum Schein. Du willst ihm treu sein, doch du lädst mich ein. Noch in seinen Armen lächelst du mir zu. Und wohin das führen wird, weißt auch du. Wein wird scharf, die Luft ist schwül und stickig im Spiegelsaal. Unsichtbare Augen sehen uns beiden zu, alle warten auf das Rendezvous.